Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Aufnahme läuft. Ja, herzlich willkommen zur Teamsitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute am 18. Juni 2021 um 21.07 Uhr hier im NRW-Mampel. Wir beginnen direkt mit der Genehmigung der Tagesordnung. Die ist im Pad zu sehen. Gibt es da Einsprüche oder Anmerkungen zu? Das scheint nicht so. Damit ist die Tagesordnung genehmigt. Dann kommen wir direkt zum ersten Tagesordnungspunkt. Genehmigung des letzten Protokolls vom 4.6. ist im Pad verlinkt. Gibt es da Einwände, das nicht zu genehmigen? Damit ist das Pad vom 4.6. genehmigt. Sehr schön. Dann kommen wir zu den Mitgliederzu- oder Abgängen bei der AGÖA in NRW. Da steht nichts. Habt ihr da irgendwas Neues? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Da ist noch vermerkt, dass wir heute einige in der Sitzung vermissen. Das ist hoffentlich nur ein Einzelfall, aber dann haben wir da auch keine neuen Zu- oder Abgänge. Damit würden wir dann zu den Teamberichten kommen. Als erstes Pressemitteilungen und Blogbeiträge, die bereits erledigt sind. Da haben wir einmal den Blogbeitrag Innere Sicherheit versus Innere Sicherheit, veröffentlicht am 5.6. Dann den Blogbeitrag auf die Straße gegen das geplante Versammlungsgesetz NRW vom 7.6. und eine Pressemitteilung Piraten, Landesregierung verschläft Mobilitätswende, veröffentlicht am 16.6. Möchte dazu jemand was sagen? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Dann merke ich nochmal an, alles wurde auch auf Social Media verbreitet und hat recht gute Resonanz bekommen. Das heißt, sehr gute Arbeit, danke dafür. Dann würden wir jetzt zu den offenen Pressemitteilungen, Blogbeiträgen und Anfragen kommen. Da ist im Pad die Presseeinladung zum Landesparteitag und die Frage mit der Akkreditierung der Presse. Ja, das wäre meine Frage gewesen. Das müssen wir dann jetzt irgendwie anders klären. Ich weiß, dass sich schon Presse angemeldet hat über das normale Anmeldeformular, wo auch die Mitglieder sich anmelden. Da gibt es nämlich auch eine Rubrik Presse. Das müsste dann uns irgendwie zugestellt werden, weil das ist ja jetzt dann irgendwo in der Verwaltung bei unserem Gänseck gelandet. Und dann wäre halt noch zu klären, was wir in die PM reinschreiben, wie sich die Presse bei uns meldet. Ist ja klar an Presse@. Aber wie wir die dann akkreditiert kriegen. Das ist das, was man wahrscheinlich dann mit dem Daniel am besten bespricht. Ja, genau. Ich würde mich freuen, wenn das bei uns besser klappt als im Bund. Aber ich bin schon erstaunt, dass sich Presse angemeldet hat. Das freut mich natürlich sehr. Ich denke mal, da könnt ihr dann nächste Woche nochmal in der Sitzung drüber reden. Dann lassen wir den Punkt so erstmal offen und würde sagen, wir gehen zum nächsten Punkt, wenn ihr da nichts gegen habt. Gut, dann kommen wir zum Punkt Request Tracker. Da ist ein Fragezeichen. Ja, das hatte ich gestern eingetragen, weil der Request Tracker kaputt war, nicht erreichbar war. Heute läuft er aber wieder. Ich habe gerade mal geguckt, da ist also nichts drin, nichts Interessantes. Was ich allerdings krass fand, als wir die PM verschickt haben, kamen fast 30 Abwesenheitsnotizen von Journalisten zurück, diese automatischen Dinger, sie erreichen mich erst wieder am. Das fand ich schon krass, so vor der Sommerpause. Ist die halbe NRW-Presse weg, so ungefähr. Ja, gibt es sonst noch Anmerkungen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Social Media. Fangen wir an mit Twitter. Die letzten 28 Tage, da hatten wir 83 Tweets und die entsprechenden Zahlen seht ihr da. Ist jetzt überall ein Minus. Das liegt halt an dem entsprechend verhältnismäßig wenigen Content. Kann ich offen so sagen, es fehlt aktuell ein bisschen an Content. Also, ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Wir wissen, Sommerpause ist eh immer so ein Ding. Da wird sich sicherlich auch wieder demnächst ein paar bessere Zahlen finden. Dann kommen wir zu Facebook, ebenfalls 28 Tage. Da ist auch größtenteils ein Minus zu finden. Gleiches Problem wie bei Twitter, da fehlt aktuell ein bisschen der Content. Sommerpause, nicht Sommerpause, aber dieses Sommerloch, wo dann eh immer ein bisschen die Zahlen runtergehen, wo alle dann in die Ferien kommen und nicht wirklich viel los ist. Aber auch das hält sich im Rahmen, weil halt weniger Content entsprechend weniger gute Zahlen. Bei Instagram haben wir, wie auch letztes Mal, wieder ein kleines Plus bei den Abonnenten, plus 3, und dann halt aber bei den anderen Zahlen wieder ein Minus. Ist aber auch im Rahmen, also vertretbar. Gibt es da allgemein zu Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal für Isan, auch für ihre Arbeit da auf Twitter, und würde dann zur Webseite NRW kommen. Da steht nichts. Gibt es da Neuigkeiten? Das ist ein guter Einwand von Isan, dass wir jetzt vielleicht nochmal in der Tagesordnung zurückspringen zu Presse, offene geplante PMs, Blogbeiträge zur Akkreditierung der Presse auf dem Landesparteitag. Wenn der Daniel jetzt da ist. Vaku, möchtest du vielleicht nochmal kurz ansprechen? Ja, und zwar, wie akkreditieren wir die Presse? Das müssen wir reinschreiben. Also, dass die an Presse-Ed schicken, das ist klar, aber was antworten wir ihnen dann? Erstmal würde ich sagen, dann fragen, ob die quasi bei der Online-Veranstaltung oder bei der physikalischen anwesend sein wollen, oder? Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir in die Pressemitteilung schreiben, dass wir keine Pressebetreuung vor Ort machen? Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung. Okay, ich hatte jetzt keine Pressebetreuung, hatte ich jetzt aber nicht explizit verstanden als keine Presse erlaubt. Oder gewollt, wie auch immer. Ich sag mal, die Ja. letzten Male, wo wir Presse da hatten, waren die auch das, ich weiß jetzt, PT, LPT, keine Ahnung, wo das war. Da habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, dass da irgendwo Presse dann, sag ich mal, sich einfach still in der Ecke gesessen hat und dann einfach nur zugeguckt hat. Und ich sag mal, da halt auch nicht groß betreut wurde. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja auch kein Problem. Also ich meine, die Halle ist da, die ist offen und da findet dann auch jeder hin. Aber wenn die Leute online akkreditieren möchten oder einfach mal reinschauen wollen, haben sie natürlich den Stream. Aber wenn sie interagieren wollen, dann müssen wir die ja irgendwie in unser, haben wir wieder BigBlueButton als Portal oder? Nein, wir nutzen zentral Open Slides mit Jitsi-Integration, ähnlich dem BP. Und eine Presseakkreditierung ist über das Formular möglich, worüber sich die anderen auch an. Nee, Daniel, du verstehst nicht, was ich meine. Es hat sich jetzt Presse angemeldet und die landen bei dir in dem Riesenpool der Mitglieder, die sich anmelden. Und dann gehst du da, weiß ich nicht wann, einen Tag vorher hin und akkreditierst die Mitglieder und stellst dann irgendwo fest, dass da noch drei Presseleute sind. Dann ist es aber zu spät. Wir wollen ja jetzt eine Pressemitteilung schreiben. Das heißt, es ist eine Einladung an die Presse. Und denen müssen wir irgendwie sagen, wie sie eben auch online akkreditieren können. Eigentlich war der Plan schon, dass ich dann die Presseakkreditierung dann auch entsprechend der AGÖA mitteile. Das ist nur, bis du mich darauf angesprochen hattest, habe ich da, um ehrlich zu sein, einfach gar nicht dran gedacht, dass ich da ja auch die Presseakkreditierung auch noch dazwischen habe, weil ich auch nicht so richtig damit gerechnet hatte, dass Presseakkreditierung. Ja, und das ist halt ein bisschen unschick, weil ich weiß jetzt nicht, wann das war, aber das ist jetzt gegebenenfalls eine Woche her und die haben jetzt nichts weiter bekommen als, weiß ich nicht, eine Antwort-Mail vielleicht, so eine automatische. Dann schaue ich jetzt gleich direkt mal nach und gebe dann Rückmeldung, okay? Also du möchtest, dass die nicht an Presse-Ed schreiben, sondern sich über das Formular, wo sich auch die Mitglieder anmelden, dass die sich dort anmelden, ja? Also wir können auch beides machen. Also ich sag mal, die Liste bzw. die Anträge, die jetzt über das Formular reinkommen, sag ich mal, sind halt meine Referenz auch für die Accounts, die quasi dann auch. Von mir aus können wir auch Presse-Ad einfach reinschreiben, und ich sag mal, wer sich jetzt nicht selber unbedingt jetzt über das Formular dann vielleicht akkreditiert, keine Ahnung. Ich sag mal, wenn du jetzt als Presse-Ad irgendwas bearbeitest, dass du jetzt zum Beispiel das Formular für die Person dann ausfüllst oder so, kann man ja auch machen. Wird es denn so sein wie bei der Aufstellungsversammlung, die wir hatten? Irgendwie hatte ich gedacht, wir haben die im BigBlueButton gemacht. Die Aufstellungsversammlung haben wir im BigBlueButton gemacht, weil wir da noch nicht die Jitsi-Integration hatten, ja. Okay. Das heißt, es wird nicht so schick sein wie bei unserer Aufstellungsversammlung, wo man einen Chat hat, wo man Leute kontaktieren kann. Wo man Nebenräume einrichten könnte, zumindest, sondern wir machen das so wie beim Bundesparteitag. Und da gab es auch einen Chat. Nebenräume gab es beim Bundesparteitag auch, aber die Nebenräume werden wir wahrscheinlich können. Wir werden schon auch. anbieten können, aber zumindest nicht direkt integriert quasi, wie es beim BPT war. Wie kommuniziere ich mit Presse, wenn Sie sich dann anmelden? Habe ich jetzt verstanden? Wie wir mit der Presse kommunizieren können, wenn Sie sich denn anmelden. Kanal oder irgendwo per Direktkontakt. Ja, das ist halt doof, ne? Weil bei Big Blue Button hast du die Möglichkeit, einen privaten Chat anzufangen. Das heißt, die Presse, wenn sie wüsste, wer dann Ansprechpartner für sie ist, könnte einen kontaktieren oder könnte einen neu gewählten 1V oder eine 1V kontaktieren und sagen, hier, haben Sie mal 5 Minuten Zeit für ein Interview oder sowas. Das geht halt, wenn wir das mit den technischen Möglichkeiten des Bundesparteitags machen, alles nicht. Dann weiß ich jetzt nicht, sollen wir Presse wirklich einladen? Also ich meine, was können die denn machen? Die können nur zugucken letztendlich, ne? Aber ich sag mal, mit dem Account haben sie zumindest die zusätzliche Möglichkeit, dass sie quasi auch ins Open Slides noch mit reingucken können und entstanden sind. Also quasi nicht nur die öffentliche Präsentation in Form des Streams oder so, sondern auch, ich sag mal, den aktuellen internen Stand quasi dann sehen. Reinhard, bitte. Reinhard, du bist dran mit deiner Wortmeldung. Also du darfst jetzt reden. Okay, jetzt dann trotzdem nochmal abschließend die Frage. Es gibt Presse, die sich also schon über das Anmeldeformular angemeldet hat, die noch nicht kontaktiert ist, die noch nicht weiß, wie sie dann akkreditieren kann. Das ist soweit richtig, ne? Und wenn wir sagen, sie sollen sich an Presse@ wenden, dann kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie Sie akkreditieren könnten. Oder müssen wir die vertrösten, bis diese Akkreditierung geht, bis einen Tag vorher oder so? Ich weiß nicht, was wir in die PM schreiben sollen, ehrlich gesagt. In erster Instanz, glaube ich, sollten wir da schon Presse-Ad reinschreiben, damit die auf jeden Fall auch zeitnah irgendwie dann auch eine Antwort kriegen. Also wie gesagt, die Anmeldung halt für das Open Slides geht halt über LPT-Punkt. Ja, mit der Kommunikation, dem Chat ist dann halt die Frage, da fällt mir jetzt gerade keine vernünftige Bleiben Lösung wir doch ein. bitte nochmal bei der Anmeldung. Wichtig ist doch nur, dass wenn wir jetzt eine Pressemitteilung schreiben und denen sagen, melden Sie sich bitte so und so an, dass das irgendwo landet, wo man Ihnen dann auch eine konkrete Antwort darauf geben kann, auf was Sie noch zu achten haben. Zum Beispiel, 24 Stunden vor der Veranstaltung kriegen Sie einen Code, mit dem Sie dann da und da reinkommen oder so. Werden wir wohl verschicken nach der Anmeldefrist am Freitag um 15 Uhr. So, und was bekommt die Presse dann am Freitag um 15 Uhr? Die Zugangsdaten. Okay, das heißt, wir laden die jetzt ein und egal, ob die sich über das Formular anmelden, dann kannst du uns irgendwie die Tickets oder die Sachen, die den Kontakt rübergeben oder ob die sich an Presse@ wenden, können wir eine nette kurze E-Mail formulieren. Vielen Dank für Ihr Interesse, bla bla. Sie bekommen am Freitagnachmittag die Zugangsdaten zu unserer Plattform. Keine Ahnung, was sagt man? Präsentationsplattform oder eine Veranstaltungsplattform, ja, hat verschiedene Namen, ein bisschen kontextabhängig. Ich würde Okay. sagen Veranstaltungsplattform. Alles klar. Gut, dann hätten wir das ja in einer gewissen Form geklärt. Gibt es da sonst noch weiteren Redebedarf zu? Das scheint nicht so. Dann kommen wir wieder zurück zum Tagesordnungspunkt Webseite NRW, wo ich mittlerweile was reingeschrieben habe, aber falls einer von euch was hat, gerne zuerst. Hätte vielleicht noch mal jemanden einen Link für mich. Also nicht zur Webseite, sondern zum Protokoll. Ist im Chat. Gut, dann komme ich sonst mal zu meinem Punkt. Ich musste gerade mit Entsetzen feststellen, dass krähennest.piratenpartei-nrw.de nicht auf das Krähennest weiterleitet, sondern auf die ganz normale Landeswebseite. Und wollte mal in die Runde werfen, ob wir das nicht vielleicht machen, dass das krähennest.piraten-nrw.de auf das Krähennest weiterleitet tatsächlich. Macht wohl Sinn. Die aktuelle Krähennest-Seite ist jetzt aber die aus dem Multiblock, richtig? Ja. Genau. Gut, dann ist das ja kein Thema. Das hört sich so an, als würdest du das machen. Jo. Super, danke, dann Ich können wir bin das nur gerade abhaken. irgendwie so nur so halb arbeitsfähig hier, weil ich irgendwie ganz komisch kabelgebunden gerade bin und wie an mehreren Rechnern in mehreren Räumen arbeite. Halt ja nicht so, ne? So, ich habe es mal ins Pad geschrieben. Nö, halt nicht, ist mir einfach nur so aufgefallen. Gut, aber sonst kämen wir zum nächsten Punkt. Krähennest, da steht auch nichts. Da könnte man das ja fast copy-pasten, aber das lassen wir mal. Habt ihr irgendwas zum Krähennest? Dann bleibt der Punkt wohl heute leer. Okay. Kommen wir zum Videoteam. Auch der Punkt ist erstmal leer. Habt ihr da irgendwelche Infos zum Videoteam? Ich habe eine Frage. Bitte, bitte. Was meint denn der Frank mit dem, was er in unserem Kanal geschrieben hat, oder mit dem Video von 2017? Also jetzt vielleicht fürs Protokoll, Frank hat reingeschrieben, einmal irgendwas mit aufnehmen, dann den Link zu unserem YouTube-Kanal und dann smartgerecht und Wahlkampfspot von 2017. Danke. Ja, und ich habe das nicht verstanden, weil erstens mal haben wir keinen Landtagswahlkampf und zweitens mal weiß ich nicht, wie wir diesen Werbespot ummodeln können auf 2022. Also das, ich könnte daraus interpretieren, dass er das halt als für 2021 für die Landtagswahl refreshed haben will, aber ja, auch da hätte er zumindest ein Video und nicht den Kanal schicken können. Gut, können wir nochmal nachfragen im internen Kanal. Hat er nicht den Channel nur verlinkt? Ja, Ach so, genau. wegen der Text noch da drunter. Ja gut, dann bleibt er erstmal ein Fragezeichen an. Schauen wir mal, was Frank dazu antwortet. Und wenn es sonst nichts zum Punkt Videoteam gibt, würden wir zu Veranstaltungen, Termine und Aktionen kommen. Nochmal zum Videoteam. Blöde Frage. Gibt es denn jetzt mehrere Personen, die ein Videoteam bilden? Also, mir bekannt ist Harry und Harry ist aber eher so auf Abrufmodus und eher weniger aktuell, weil er ja bei anderen Sachen beschäftigt ist. Also würde ich spontan sagen, nein, es gibt keins. Gut, dann kämen wir jetzt zu den Veranstaltungen, Terminen und Aktionen. Da ist einmal eine Großdemo gegen das Versammlungsgesetz NRW in, ich meine, Düsseldorf wäre es und ich glaube eventuell noch in anderen Städten, bin ich mir nicht sicher. Mag da wer was zu sagen? Ich habe das nur noch mal vermerkt. Ich schreibe auch gleich das Datum noch mal rein ins Pad, dass ihr es vielleicht noch mal ein bisschen schaut, wenn die über Facebook oder Twitter oder Instagram Neuigkeiten berichten. Jetzt ist das Bündnis quasi in dem Modus Versammlungs Quatsch. Demo-Route festlegen, Hygieneauflagen stehen schon drin, dass ihr das immer noch mal wieder retweetet oder was auch immer man sonst auf Social Media macht. Das können wir gerne machen. Nochmal vielleicht zur Info. Die Großdemo ist am Samstag, den 26. Juni ab 13 Uhr am DGB-Haus in Düsseldorf. Genau. Und da retweeten wir und teilen da auch schon eigentlich recht fleißig immer alles. Also das werden wir hinbekommen. Gut, dann wäre da jetzt noch der Landesparteitag mit Vorstandswahlen am 3. und 4.7. in Dortmund und online. Einmal der Link zum Wiki. Dann einmal der Blogbeitrag mit der Einladung veröffentlicht am 2.6. Wir wollten eine Pressemitteilung etwa 10 Tage im Vorfeld machen. Das ist jetzt die Tage. Und dann eine begleitende PM über Beiträge zum neuen Vorstand. Gibt es dazu erstmal Anmerkungen oder Fragen? Ja, ich würde dann mal anfangen zu versuchen, eine Pressemitteilung zu schreiben. Und dann können wir das ja über Lattenrost kommunizieren. Das klingt nach einer Idee. Sonst noch irgendwas? Sonst würde ich machen. Gut, dann fange ich mal langsam an. Es kam die Idee auf, dass wir für den Landesparteitag, wie im Bund, also für den Bundesparteitag, auch so einen Live-Ticker machen. Da einfach mal die Frage in die Runde: Wie seht ihr das? Sollen wir so einen Live-Ticker machen für den Landesparteitag? Finde ich gut. Hatten wir, glaube ich, sogar irgendwann mal. Wobei ich nicht mehr nicht bin. Ich glaube, Sperling hat das gemacht, oder? Also von NRW weiß ich nichts, wo du aber gerade Sperling erwähnst. Die Flaschenpost hat das ja für den Bundesparteitag gemacht unter Kommando von Sperling und da haben wir sozusagen das Angebot, dass wir uns bei denen melden können und dass die dann sozusagen die Infrastruktur dafür bereitstellen und wir sozusagen nur das Tickern übernehmen müssen. Müssten wir halt eine E-Mail hinschreiben. Aber das sollte grundsätzlich gehen, meinten die. Das heißt, ihr würdet normal über die Flaschenpost das machen. Das war ein Angebot, dass wir sozusagen einen eigenen LPT-Ticker bei der Flaschenpost bekommen würden. Ja, das finde ich cool. Gut, Und wenn wir dann. da frühzeitig irgendwie eine einbindbare Adresse kriegen, dann kann ich das auch gerne auf der Livestream-Seite irgendwie noch mit einbinden. Ich weiß nicht, wollen wir das irgendwie noch auf die LPT-Seite? Ja, also ja, auf die LPT-Seite sollten wir das auf jeden Fall auch noch. Ja, das wäre doch cool. Wie gesagt, wir sollen eine E-Mail an die Redaktion schreiben. Ist die Frage, wer übernimmt das? Ansonsten kann ich auch da eine E-Mail hinschreiben, so kurz, wenn das okay für euch ist. Das wäre für mich okay, wenn du jetzt verstanden hast, was Daniel meint und Daniel auch noch braucht. Daniel will, habe ich so verstanden, einen Link haben. Ja, einen embedbaren, also einbindbaren, also nicht irgendwie eine volle Webseite, sondern irgendwas, was man einbinden kann auf einer vorhandenen Seite. Okay, ja, habe ich so verstanden. Das kriege ich hin zu formulieren. Okay. Gut, dann schreibe ich da jetzt nachher mal eine E-Mail hin und dann halte ich euch im Lattenrost auf dem Laufenden. Und wo willst du das einbetten? In den Livestream oder? Ich weiß nicht, im Livestream ist vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt, außer vielleicht, wenn wir sagen, dass wir das quasi als Transkript so im Prinzip benutzen. Ich hätte jetzt eher gesagt, auf der Livestream-Seite, also einmal auf lpt.pirateneinrw.de/stream und auf piraten.live/lpt-nrw2021.1, wie auch immer. Alright, ja. Ich hatte vielleicht noch überlegt, ob man das irgendwie so einrichten kann, wenn wir so den Live-Ticker haben, dass dann irgendwie das auch automatisch auf zumindest Twitter und Facebook mitgepostet wird. Was haltet ihr davon? Ich weiß nicht, ob die Frequenz nicht so, oder? Das wären jetzt auch meine Bedenken, ja. Na gut, ja, das ist ein berechtigter Einwand. Was ihr machen könntet, wir haben ja noch diesen Account LPT-NRW, den normalerweise die AG Events nutzt, um rund um Landesparteitage zu twittern, in erster Linie so Dinge wie wir brauchen noch eine Kinderbetreuung oder was weiß ich was. Der hat, weiß ich nicht, 400 Follower oder so und darüber könnte man das machen, denke ich, oder? Mir ist das egal. Ich hätte jetzt sonst vorgeschlagen, über die Social Media Accounts nur so wirklich wichtige Sachen, so zum Beispiel XY als neuer 1V gewählt oder so, oder irgendwelche wichtigen Geo-Anträge oder whatever. Und dann halt diesen, ich sag mal, kleinen Kram für den Ticker, dass der dann im Ticker bleibt. Isan, bitte. Von aus auch. Das klingt nach einer guten Idee, wenn da niemand was gegen hat. Aber wäre jetzt trotzdem dann die Frage, ob diese Sachen dann über den offiziellen NRW-Account quasi oder ob der dann über. Ja, da würde ich jetzt sagen, also wenn es wirklich Ergebnisse sind, XY ist gewählt oder mal zwischendurch irgendwie, wenn wir ein Thema haben oder wenn der Vorstand entlastet wird oder so, das kann ja durchaus über den normalen Piraten-NRW-Account gehen, nur so ein Live-Ticker, das wäre halt too much, denke ich. Zumal ich mir vorstellen könnte, dass der auch ein bisschen lustig wird. Ja. Okay, da sind wir ja aber schon so halb im nächsten Unterpunkt Social Media vor Ort oder allgemein Social Media zum LPT. Da ist die Frage, inwieweit begleiten wir das Ganze über Social Media? Also wir hatten ja jetzt schon gesagt, solche wirklich interessanten Wahlergebnisse oder dann solche wirklich wichtigen Sachen, die können gepostet werden. Aber ansonsten, inwieweit begleiten wir das Ganze dann auf Social Media, wäre die Frage. Isan, bitte. Ich würde empfehlen, ja, immer noch, egal wie, das und ich gerade, aber der gerade den Nerv, Ich verknüpfe jetzt einfach mal beide Punkte, Fotos und Videos und Social Media. Man könnte ja dann tatsächlich auch machen, dass man irgendwie vor Ort dann ein Foto macht oder dann halt ein Screenshot online und das dann irgendwie verwertet. Zum Beispiel so einen hier Behind the Scenes of LPT oder so. Mal so zwischendurch zu so zeigen, wie es hinter den Kulissen aussieht oder dass da wirklich gerade was läuft oder so. Wie findet ihr denn sowas? Also wenn wir ein Behind the Scenes machen, dann gehe ich die vorher nochmal zum Friseur. ja, wenn das nicht zu viel wird. Ja gut, also ich kann ja so viel sagen, ich werde vor Ort sein, ich werde auch Laptop, iPad, Handy und so eine Canon-Kamera mit Stativ mitbringen, damit wir, ich sag mal, einigermaßen in Ordnung Fotos machen können. Ja, Ich werde mal schauen, ich werde die meiste Zeit wahrscheinlich dann irgendwie PR-Arbeit machen und live tickern und mal hier ein Foto mal. Eventuell, wenn es sich ergibt, vielleicht auch ein kurzes Video, aber da bin ich mir eher unsicher. Und dann halt Social Media, wo es sich ergibt, wenn das Ganze natürlich für euch in Ordnung ist. Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, seid ihr ja beide vor Ort, Isan und Obereichwald, da könnt ihr euch ja auch gut absprechen, wer was macht. Ach so. Also ich werde eigentlich zu 100% vor Ort sein. Ich komme da kostenlos mit der Bahn hin, habe einen Schlafplatz und bin vollständig geimpft. Also ich bin auch kein Risiko für euch. Und ich lasse mich vorher testen. Ich habe keine Wahl. Was ich noch sagen wollte, nur so am Rande zur Info, die Antragsfristen sind alle abgelaufen. Es gibt zwei Satzungsänderungsanträge und ansonsten nichts. Das heißt, da wird nicht viel sein mit irgendwelchen Beschlüssen, die wir verbreiten können, sondern es wird nicht sehr viel mehr laufen als die Vorstandswahl. Blöde Frage, sind die Anträge, die zum letzten abgesagten LPT gestellt worden sind, übernommen worden? Nö, wo findet man die denn? Also der Request-Tracker-Antragskommission ist leer. Im Wiki standen, glaube ich, auf Ja, der wir haben LPT keine Antragskommission. 2020 Seite. Okay, ich guck da mal. Okay, dann guck dir mal, sonst würde ich schon mal ein bisschen weitermachen. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Anregungen für den Landesparteitag? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu organisatorisches. Da ist weiterhin der Kandidatinnen-Support. Da hatten wir ja vor, Interviews jeweils circa 5 Minuten zu machen, wo Vaku den Hut auf hat. MS Now hat einen Pick dazu gemacht und 4 Interviews sind bereit fertig von 7. Vaku, kannst du vielleicht irgendwas dazu noch sagen? Ah, mittlerweile sind es 5, korrigiere ich gleich noch. Ein Kandidat hat sich noch gemeldet, der wohl momentan Probleme hat, auch mit Mumble. Das müsste er noch irgendwie klären, weil mir auch keine andere Möglichkeit einfiel, so ein Interview zu machen außer Mumble. Und ein Kandidat hat sich nicht gemeldet. Ich habe mit 2 Aufnahmen noch ein Tonproblem, weil mein Headset da nicht so richtig eingerichtet war. Ich hoffe, dass ich die noch so bearbeitet kriege, dass ich die auch guten Gewissens ins Krähennest setzen kann. Und ich wollte jetzt eigentlich fragen, also wie gesagt, 5 sind theoretisch fertig. Wir wollen das ja dann über Social Media bewerben. In welchen Abständen wollen wir das machen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich gehe mal davon aus, ich hatte es so verstanden, dass alle Interviews gleichzeitig veröffentlicht werden. Richtig? Wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte gesagt, wir veröffentlichen nichts, bevor ich nicht alle Interviews habe. Aber die Frist ist abgelaufen und mehr als die Leute nochmal über Direct Message zu kontaktieren, kann ich jetzt auch nicht machen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, noch ein letztes Mal probieren und ansonsten dann halt, ich meine, 5 ist mehr als 0. Da ich weiß, dass das nicht von 1 bis 5 durchgängig ist, sondern dass da dann eine Lücke mindestens drin sein muss, wenn 2 fehlen, ist die Frage, machen wir dann trotzdem einfach numerisch von 1 anfangend und dann so zum Beispiel am zweiten Tag die Nummer 2, am dritten die 3 und dann halt so weiter? Oder wie wollen wir das machen? Ich hätte jetzt spontan halt gesagt, jeden Tag 1. Isan, bitte. Mehr Zeit, lieber einen Tag ein im Übernächst und dann können wir das eben. Dann. Ja, ich fand Isans Idee nicht schlecht. Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Vako, kannst du vielleicht noch die fehlende Person vielleicht einfach nochmal in die Wahlkampforga nochmal kippen? Dann können wir da vielleicht nochmal irgendwie treten. Ja, kann ich machen. Ich finde die Idee von Isan eigentlich auch ganz gut. Und wenn wir dann in solchen größeren Intervallen das haben, dann besteht ja auch die Chance, dass die Nachzügler dann noch rechtzeitig eintrudeln und dann pünktlich auch veröffentlicht werden können. Das wäre natürlich ein Highlight. Aber an sich eine gute Idee, dass wir das dann auch nochmal hier anmerken können. Wir haben da übrigens XY interviewt, dass wir das ein paar Mal öfter noch zeigen können. Da stand im Pad jetzt, MS Now hat einen Share-Pick gemacht. Wo finde ich das denn? At Vaku. Ja, suche ich gleich raus. Moment, macht ruhig schon mal weiter. Super, Äh, das wäre ich, lieb. ich wollte nur fragen, sollen wir das versuchen, von oben nach unten zu machen, also mit Listenkandidatin 1 anfangen oder sollen wir das irgendwie wirr durcheinander machen? Ich hätte jetzt spontan gesagt, auch einfach der Form halber von 1 dann nach 2 und 3 und dann so weiter. Daniel hat eine Frage zum Krähennest. Ja, bitte. Ja, ich hatte es extra in den Chat geschrieben, damit du es vielleicht gleich in Themen ein. Gut, jetzt bin ich einmal dran. Jetzt stelle ich die Frage, sollen wir die Domain umstellen auf die Subdomain oder sollen wir die Subdomain weiterleiten lassen? Das ist jetzt die Frage. Schmeiße ich erstmal in die Runde, falls jemand anders was zu sagen will. Ich verstehe davon nichts. Ich sag mal irgendwie nichts. Also die Frage ist jetzt, es gibt krähennest.piraten.nrw.de, wo aktuell einfach dann die Landeswebseite weitergeleitet wird, und es gibt blog.piraten.nrw/krähennest, wo das tatsächliche Krähennest ist, und die Frage ist jetzt, ob wir von krähennest.piraten.nrw einfach auf diesen Blog weiterleiten, wo das Krähennest ist, oder ob wir das Krähennest komplett dann auf krähennest.piraten.nrw bringen. Isan, bitte. Zeit für... Ich bin jetzt quasi dran und ich würde es dann jetzt umstellen. Ich meine, bei mehr Zeit muss aufwenden. Ich sag mal, eine Weiterleitung hätten wir auf jeden Fall in einer von beiden Ringen, ja? Das heißt, egal auf welche Adresse von beiden der Besucher geht, würde er immer auf die richtige Weiterleitung. Die Weiterleitung selber, das ist in der Regel ein Bruchteil einer. Die Frage ist, sag ich mal, was dann die Domain sein soll, die quasi dann, also ich sag mal, egal was du halt vorher eingegeben hast, du landest nachher auf einer Domain. Die Frage ist, welche soll da stehen? Soll da jetzt Blog. Und so weiter Krähennest stehen oder soll da Krähennest vom Piraten enden? Ich wäre für die Subdomain, also für Krähennest. Meine Meinung vielleicht zu sagen, ich wäre auch für Krähennest, also für die Subdomain. Ich würde gerne nochmal hier so eine kleine Abstimmung machen vielleicht, weil das ja, ich sag mal, eine kleine größere Sache ist. Was sagen die anderen dazu? Subdomain oder Blog und dann Weiterleitung? Wie soll ich das denn dann demnächst veröffentlichen? Die also ich gehe ja quasi immer noch exakt die gleichen, nur dass dann quasi das hinten kannst du das Krähennest wegstreichen und vorne würde statt dem Block dann Krähennest stehen. Das muss ich dann aber jedes Mal basteln, ja? Oder ich muss dann nochmal auf diese Seite gehen? Die Links werden dann im Block automatisch dann auch umgestellt. Und selbst wenn irgendwo noch alte Links sind, landen trotzdem dann auf der richtigen Adresse. Die werden automatisch auf den richtigen Beitrag dann weitergeleitet unter der richtigen Adresse. Also das sollte eigentlich vollständig transparent vom System übernommen. Und rechtlich ist das macht das auch keinen Unterschied, ne? System bleibt das gleich. Ich sag mal, damit würden wir weniger nochmal verdeutlichen, dass es irgendwie in unserem Blog-System ist, sondern es wird quasi nochmal etwas mehr nach einem eigenen System direkt vom Landesverband aussehen, was ich aber eigentlich gar nicht schlecht fände. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die ursprünglichen Menschen, die das eingerichtet haben, das mit dem Blogpunkt vielleicht absichtlich gemacht haben. Was aber egal wäre, weil die sind... nicht technisch gebacken gekriegt. Deshalb, okay. dass das mit den Subdomains und mit komplett eigenen Domains im Multiblog funktioniert, das habe ich letztes oder vorletztes Jahr überhaupt erst vollständig eingerichtet. Ja, und seitdem ist das überhaupt erst möglich. Ja. Also sind wir schon vier dafür. Reinhard, möchtest du vielleicht auch noch Ja oder Nein dazu sagen? Dann wären wir die Mehrheit. Gut, von Reinhard kommt auch ein Ja. Damit würde ich sagen, haben wir beschlossen, dass das... Krähennest auf krähennest.piraten.nrw.de, ich sag mal, umgezogen wird und dann vom blog.nrw da die Weiterleitung zum richtigen Krähennest kommt. So wie ich das verstanden habe, ist Daniel auch bereits dran und wir könnten da schon in den nächsten Tagen das Ergebnis sehen, richtig? Ich behaupte jetzt mal so in der Stunde. Ja, wenn das so ist, sehr schön. Gut, dann danke schon mal für die Arbeit und ja. Noch mal eine Frage, weil ich gerade versuche, das ins Pad einzutragen. Wir waren jetzt so verblieben, dass wir, was die Kandidatinnen-Podcasts angeht, oben anfangen mit Listenkandidatin 1 und dann zwei Tage später nochmal über Somme verbreiten und dann drei Tage später den oder die nächste. Heißt, so alle fünf Tage müsste ich dann was veröffentlichen, richtig? Genau, wir machen von Listenplatz 1 dann, was ist denn das, aufsteigend, absteigend, auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Und dann genau in dem Intervall so 5 Tage, 6 Tage so um den Dreh, genau. Gut, gibt es sonst noch irgendwas zum Punkt Organisatorisches? Daniel schreibt gerade, dass wir die Domain lptnrw.de haben. Das wäre interessant, ob wir das dann mit dem anstehenden Landesparteitag verknüpfen. Die Frage ist, wie viel Mehraufwand würde das denn jetzt machen? wenn wir die jetzt einfach für den LPT sozusagen verwenden oder als Weiterleitung? Ich würde sagen, das hängt davon ab, was genau wir damit machen wollen. Also jetzt eine simple Weiterleitung auf lpt.piratenpartei-nrw.de, das sollte innerhalb von, wenn wir da etwas mehr machen wollen, dauert es nicht. Also wäre jetzt die Frage, hat jemand spontan eine Idee, was man da drauf machen könnte? Das scheint spontan nicht der Fall zu sein. Mir fällt jetzt spontan auch außer so einer simplen Weiterleitung nichts ein. Ich würde sagen, lassen wir das erstmal im Patch stehen und vielleicht haben wir bis zur nächsten Sitzung ja eine überragende Idee für diese Webseite oder Domain, die wir dann vorstellen können. Solange würde ich erstmal einfach eine Weiterleitung auf LPT Piratenpartei. Das hört sich nach einer Idee an. Mir fällt gerade ein, wir sollten vielleicht im Pad auch noch erwähnen, dass das mit dem Krähennest jetzt mit der Domain geändert wird. Das sehe ich noch nicht, können wir gleich machen. Aber wir würden sonst erstmal in der Tagesordnung weitergehen, wenn es jetzt nichts mehr gibt. Dann wären wir nämlich bei Sonstiges. Da steht, Reinhard ist ab Juli 2021 für circa 8 Wochen offline. Er meldet sich dann wieder und heute war sein Mikrofon irgendwie defekt, deswegen nur Wortbeiträge im Mumble-Chat. Gibt es dazu irgendwas anzumerken oder zum Punkt Sonstiges irgendwas anderes? Dann gehe ich weiter zu Werkzeuge und Links. Das ist... ja, der Punkt, der ändert sich sehr selten. Habt ihr da irgendwas anzumerken? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir schon beim nächsten Termin. Das hatte ich jetzt so verstanden, dass ihr am 25. Juni, also nächste Woche, eine außerordentliche Sitzung machen wollt in Hinsicht auf den Landesparteitag in 2 Wochen, weil die nächste offizielle Sitzung am 2. wäre und am darauffolgenden Tag bereits der LPT ist, um ein bisschen Puffer zu haben. Dann nächste Woche am 25. Juni wieder um 21 Uhr im NRW-Mumble. Ich werde nicht dabei sein, hatte ich schon gesagt. Ich wünsche euch da sehr viel Spaß. Und wenn jetzt niemand noch irgendwas Wichtiges hat, irgendeinen Einwand oder irgendeine Frage oder irgendeine Idee, würde ich die Sitzung um 22 Uhr Punkt beenden. Dann bedanke ich mich für eure Mitarbeit und sage bis spätestens in 2 Wochen. Danke für die Moderation. Das Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.